Entstehung des Hörspiels Umbach muss weg von Thomas von Steinecker. So, gehen wir es an, oder? Okay. Ja, gut, sind Sie bereit, ja? Mhm. Gut. Ganz fantasielos, wie sind Sie zum Synchronisieren gekommen? Das war totaler Zufall. Ich war in einer Weinhandlung, ne? Und irgendein Mann, den ich nicht kannte, spricht mich an und dann stellt sich später raus, das war der Gerd Günther Hoffmann. Ah, der berühmte, berühmt-berüchtigt große Sean Connery, Lex Barker, William Shatner. Ganz genau der. Und der hat eben auch Regie gemacht, Synchronregie ganz viel. Und jedenfalls, keine Ahnung, wie der drauf kommt, der fragt mich, ob ich beim Zirkus arbeite. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, ich bin Schauspieler und so. Und dann sagt er, dass er demnächst eine Produktion hat und dass er dann noch Leute sucht, ne, und ob ich schon mal synchronisiert habe. Ne? Ich habe noch nicht synchronisiert gehabt und habe mich erinnert, aber ein Kollege hat mir mal erzählt, was man für einen Trick anwenden kann, dass man sagen kann, ich habe mich schon mal selbst synchronisiert, weil das kann ja natürlich keiner nachprüfen. Hey. Nicht schlecht. Wobei mir aufgefallen ist, dass Sie schon eine enorme Bandbreite von Rollen haben. Also ich als Star Trek-Fan natürlich zuerst gesehen, dass Sie als die Originalserie in den 80ern von Sat.1 nachsynchronisiert wurde. Also nochmal haben Sie den Tschechow gesprochen. Aber also dann natürlich auch noch wesentlich anspruchsvollere Sachen wie Javier Bardem oder Jeffrey Rush in Flucht der Karibik, George Clooney. Ja, George Clooney ist so ein bisschen eine lustige Geschichte, weil den habe ich mir die ganze Zeit immer geteilt mit einem Kollegen aus Berlin. Ne? Und im Moment hat es auch den Anschein, als wäre der, also als wäre das wieder ganz an ihn zurückgegangen. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Ja. Naja, ja, trotzdem. Also es ist, was am Synchron einfach toll ist, man kriegt Rollen, die man selber als Schauspieler aufgrund von Typfragen einfach, ne, niemals kriegen würde. Also ich sage in dem Zusammenhang immer, das Ganze ist irgendwie wie eine Übung in Demut eigentlich. Ja, ich wollte mein Feature auch das Chamäleon nennen. Ne? Das finde ich gut. Das Chamäleon gefällt mir. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ich bin dann trotzdem durch das Synchronisieren, ne, bin ich zu Rollen gekommen, die ich sonst niemals gespielt hätte. Weil sie so berühmt waren oder berühmt ist vielleicht das falsche Wort, aber doch immerhin irgendwie eine bestimmte, also man kannte mich. Ne? Was waren das für Rollen? Naja, fällt mir ein, Unendliche Geschichte, zweiter Teil, gibt es so einen Vogel Nimbli, ne? Den habe ich gespielt. Im Kostüm dann, nehme ich an, oder? Na, aber hallo. Und vor allen Dingen aber auch Maske, ne? Also die haben, es war da eben so ein Vogelkopf, ne? Ja. Und ich saß jeden Tag 2 Stunden in der scheiß Maske, bis das also fertig war. Ne? Und aber... Also es war halt wieder im Kostüm, das heißt, man hat sie wieder nicht gesehen. Ist es dann nicht so eine Selbstaufgabe? Stört sie das nicht, wenn sie so gar nicht da sind? Naja, wie gesagt, Übung in Demut. Ich sag nochmal, ne? Und klar, man muss irgendwie schon aufpassen, dass man da nicht total verschwindet, aber... Aber sie werden bestimmt doch erkannt auf der Straße, dass dann jemand sagt, sie sind doch der Clooney oder irgendwie so. Nee, das passiert eigentlich nie. Wirklich nicht. Okay, und es wurmt Sie auch nicht, dass da so wenig drin ist in den ganzen Sachen von Ihnen, die Sie machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig formuliert ist, dass da von mir nichts drin ist, aber nee, es wurmt mich überhaupt nicht. Also ich bin wahrscheinlich einfach nicht besonders eitel, nehme ich an. Und ich finde, ich habe auch einfach irre Glück gehabt. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und der Mann unter der Chamäleonhaut, der private Martin Umbach sozusagen, was ist das mit dem? Gut, danke für dieses aufschlussreiche Interview. Ideensammlung. Musik, Minimal Music mäßig. Steve Reich und so weiter. Zwischen Interviewpassagen. Die Interviewpassagen mit bekannten Synchronsprechern wie Christian Brückner, Arne Elsholz und eben Martin Umbach und so weiter. Was aber auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass ich als reale Person, als Thomas von Steinecker, da irgendwie mit drin vorkomme. Das heißt, ich müsste ein alter Ego erfinden, eine alter Ego-Figur. Hermann Hambach. Ich bin 42 Jahre alt und bin seit 14 Jahren als freier Autor unter anderem für den Bayerischen Rundfunk tätig. Ich mag Katzen. es müsste eine Frau sein, die ganz anders ist als ich und ganz weit weg von meiner Person ist. Ilse Wagner. Ich bin 57 Jahre alt. Ich arbeite als feste Freie für den Bayerischen Rundfunk. Ich finde großgewachsene Männer wie Martin Umbach äußerst attraktiv. Ich liebe meinen Job. Nee, jünger. Auf jeden Fall eine Frau. Nicole Specht. Ich bin 35 Jahre alt. Ich arbeite als freie Autorin. Ich tue mir schwer mit Entscheidungen. Genau, Nicole. Nicole Specht. Hallo, Nicole. Hallo. Ah, das tut mir auch total leid, dass es jetzt nicht klappt. Ja, aber ich habe eben noch diese Produktion reinbekommen. Die wollen jetzt also unbedingt, dass ich das mache. Ich weiß, ja, habe ich denen auch gesagt. Hm? Aber das heißt eben, dass ich das Wochenende jetzt über in München sein werde. Hm? Alles klar. Okay, ich ruf dich. Ich dich auch. Ja, ich ruf dich an, ja? Okay, ciao. Fuck. Lange kann ich das nicht mehr machen. Bin ja nur noch am Rotieren. Wie lange Nina mir das noch abkauft? Hat die mir das jetzt abgekauft oder nicht? Letztes Mal hat sie so komisch geguckt. Wenn die Kleine in die Krippe kommt und sie wieder anfangen will zu arbeiten, spätestens dann wird es ganz prekär. Scheiße. Was? Maximal noch ein halbes Jahr. Okay, jetzt bin ich an der Isar und jetzt? Wo lang? Wo? Ich sehe nichts. Bei Hallo? Bei der nächsten Abzweigung links abbiegen. Fuck. Das hätte ich vorhin wahrscheinlich nicht sagen sollen, dass ich keine Regie mache, oder? Hab ich das überhaupt gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Weil wenn die Nina das hört, dann ist ja... Dann muss ich gleich anrufen, dass das rausgenommen wird. Wie hießen die nochmal? So ein Vogel. Nimbli. Das ist ja echt irre, dass die danach gefragt hat. Ich weiß, Specht. Nicole Specht hieß sie. Muss so Ende 30 sein. Ungefähr so alt wie Nina, schätze ich. Na, da weiß die Nina aber besser, wo es lang geht als die. Bitte rechts halten. Die war noch ziemlich unsicher eigentlich. Bitte rechts halten. Geht ja gar nicht anders hier, blöde Kuh. Ist jetzt bald raus mit dem Russell Crowe. Müsste heute oder morgen, meinte Ronny. Na, die werden ja wohl nicht so verrückt sein und mir nach all den Jahren auch noch den Crowe wegnehmen. Jetzt rechts oder links, was? Jetzt bist du auf einmal plötzlich stumm. Wen gibt's denn da sonst noch überhaupt? Daniel Craig? Der ist ja weg, den hat Dietmar Wunder. Wäre ja auch schön blöd, wenn er den hergibt. James Bond und so. Javier Bardem. Mann, hat mich das fertig gemacht. Dieser letzte Film, Beautiful, mit dem Prostatakrebs. Noch 3 Monate zu leben und dann zack. Wann war ich eigentlich das letzte Mal bei der Vorsorge? Na, da muss ich jetzt unbedingt mal wieder hin. Hanks hat der Arne Elsholz. Da bleibt er ja auch, ist ja logisch. Jetzt bitte links. Oder so ein Navi einsprechen. Rechts halten, jetzt bitte links fahren. Oder machen die das heutzutage ganz synthetisch? Keine Ahnung. Hätte ich mal doch lieber auf Regie umsteigen sollen wie der Heinrich. Da stünde ich jetzt nicht so da. Patrick Swayze ist tot. Mel Gibson. Ach Quatsch, der ist ja weg vom Fenster. Da müsste ich mal wahrscheinlich richtig aktiv werden. So mit Casting und so. Geht doch gar nicht. Schaff ich doch psychisch überhaupt nicht. Ja, hallo? Ja, Paul, was ist denn? Ich hab doch gesagt, klar komme ich zu deiner Abschlussfeier. Das haben wir doch schon 1000 Mal besprochen. Ist doch in deiner Schule, oder? Genau. Ja, setz mich einfach auf die Liste und ich komme da mit der Mama. Nein, ich vergesse das nicht. Nein. Ganz bestimmt. Und ich bin eben auch durch das Synchronisieren, ne, zu Rollen gekommen. Das hätte sonst nie funktioniert. Ja. Weil man den Umbach eben kennt. Und, was meinst du? Schwierig. Also ich probier's mal, ja? Mhm. Circa 1,75 groß? Nee. Dick? Nee. Na was? 45 Jahre alt? Nee. Na älter? Nee. 50? Nee. Ja was? Ja, das stimmt alles nicht. Ja und wie dann? Also am ehesten so, kennst du den Monstertypen aus Die Stadt der verlorenen Kinder? Den Riesen? Was? Frankenstein? Er sieht aus wie Frankenstein. Nein, jetzt nicht so schlimm wie der, aber halt riesig. Also ich kam mir die ganze Zeit wie so der kleine Hobbit vor. Kann mir jetzt echt nicht vorstellen, echt nicht. Ich meine, George Clooney, hallo. Und wen noch hast du gesagt? Russell Crowe. Ja. Ja, da denkt man immer, dass der so eine Stimme hat, irgendwie dem, den er da, also, dass der dem irgendwie ähnlich ist, oder? Ja, das hat er auch gesagt, dass genau das Tolle ist am Synchronisieren. Ja, also guck mal, das, nicht wie findest du das? Ist. Also ganz schwarz, ich weiß nicht. Du wolltest doch was Sekretärinnenmäßiges, oder? Das ist mein Lieblingskostüm. Jetzt keine Bemerkung über meinen Geschmack, ja? Ja, aber ich kann doch nicht im Bleistiftrock zum Vorstellungsgespräch gehen. Was ist denn das für ein Klischee? Oh, warte mal. Das ist schön, das Grüne. Ach so, das gute Laune-Kostümchen. Nee. Das ist toll, das hier mit den roten Punkten. Ich finde das Grüne ganz schön. Ziehe ich übrigens an Tagen an, wenn ich was erreichen will. Ach so? Das ist doch mal eine interessante Frage, ob bei mir auch das wirkt, was bei dir wirkt, oder? Gleiche Größe, gleiche Figur, gleiche Interessen, gleiches Karma. Ja, aber das würde ich aufmachen. Da. Den oberen? Ja. Ja? So, und Brüste raus. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nee. Nee? So. Ja. Sehr schön. Naja, egal. Ich probiere jetzt mal alle drei an, okay? Nein, bitte. Bitte, Liebes, bleib bei mir. Nee, warte mal, lass mich das mal machen. Das, sag mal, hört ihr eigentlich dieses Bohren da draußen? Na, ich höre nichts. Was für ein Bohren denn? Also hier hört Bohren höre ich auch nicht. Ach so. Okay. Du, pass mal auf, okay. Das bei mir, das war nicht ganz so. Ja, das weiß ich doch, aber es ist immer so doof, weil ich fange einfach immer selber an zu flennen. Okay, kriege ich das irgendwie nicht so richtig hin. Hey, Martin, ja. Pass mal auf. Okay. Das ist mir alles zu dicke, verstehst Bitte? Du? Also du ziehst ja den Zusammenbruch schon vor. Dem Typ läuft gerade die Frau weg. Nach wie vielen Jahren Ehe, ist ja völlig egal. Moment mal, weißt der, du, aber... Der Typ steht doch noch total unter dem Eindruck und Schock und da muss... Ja, das war... Entschuldige mal. Nee, lass mich mal, ja? Ja. Da muss eine Entwicklung rein, weißt du? Und also der Kollaps oder der Zusammenbruch, wie man das nennt, kommt erst später. Das weiß ich doch alles, aber ich meine, ich höre ihn doch. Ja, aber wenn ich lass mich doch einfach ins... Hören wir doch alle gemeinsam noch einmal ins Original, ja? Bitte. Du, und pass auf die Labiale auf, bitte. Die waren noch nicht so gut. Ja, nee, lass die Labiale, das ist mir doch völlig wurscht. Ja? Das kann man doch schieben in der heutigen Zeit. Also, pass auf. Kommt ja eh nicht mehr drauf an. Mir geht's also eher erstmal darum, dass er sich reinfindet. Ich spiele nochmal das Original vor. Ja, bitte. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Wie gesagt, hast du ja selber gesagt, ich spiele nochmal das. Genau. Ich mach's ja gleich. Jawohl. Jetzt hören wir mal zu. Bleib mal von der Haltung so nah wie möglich am Original. Winfried, das ist machst mein... du das mal kurz? Moment, ich bin noch nicht fertig. Winfried, machst du das mal kurz? Das ist eigentlich immer mein Bestreben, so nah wie möglich am Original. Aber bitte, alles klar. So, war das jetzt irgendwie eine genehmigte Nein, entschuldige, Bemerkung, weißt du, Heinrich, entschuldige, muss ich jetzt echt mal sagen, ich habe einfach das Gefühl, es war eigentlich schon ziemlich gut und ich habe einfach das Gefühl, du willst mich hier irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Ach ja, jetzt bitte. Ja, du, pass mal auf, ich will hier nicht irgendwie, ich will halt im Interesse von uns allen ein optimales Produkt abliefern. Okay. Und jetzt bitte, jetzt hab ich doch nicht so, ja, auch wenn die Szene vielleicht... Ja, mein Gott, aus privaten Gründen, die halt ziemlich nahe geht oder so. Bitte. Was? Was meint denn der? War das jetzt ein Scherz? No. No. Please, honey, stay. Don't leave me. Kann der was von Nina wissen? Nee, oder? Stay with me. Können die sich mal über den Weg gelaufen sein? Nina ist doch jetzt voll mit Verena beschäftigt. Die kommt doch da gar nicht raus. Oder kennt er wen, der die kennen könnte? Ja, und dann, bitte, ja? Nein. Bitte, Liebes, bitte. Bleib bei mir. Liebes, bleib bei mir. Ideensammlung? Umbach lässt seine Karriere Revue passieren. Angst vor Total aus. Clooney weg. Crow vielleicht auch. Plus Angst, sich total zu verlieren. Und danach in den Einzelnen auf gar Umbach. Umbach führt ein Doppelleben. Eine Frau in München, eine in Berlin. Er liebt beide, sie lieben ihn und er sitzt in der Falle. Nina. Ist ja gut. Ja. Da bist du ja endlich. Oh mein Gott, wie lange geht das schon so? Ja, weiß ich nicht. Schon seit einer Stunde oder so. Sonst ist die immer so brav, aber die hat, glaube ich, gespürt, dass du heute kommst. Hoffentlich schlägt das bei dir nicht auf die Stimme. Nicht, dass da irgendwas kaputt geht mit den Stimmen. Na, komm, gib's mal. Komm mal zu mir. Vorsicht, das Köpfchen. Ja. Ist ja gut. Boah, wie machst du das immer? Was? Ich habe mir immer so eine süße Kleine wie unser Mäuschen hier gewünscht. Genau so. Übrigens, das neue Bett ist bestellt. Wirklich? Ja, morgen kommt der Maler, macht dir den Anstrich, den du dir ausgesucht hast. Ach, wirklich? Mensch, Schatz. Ich habe dir eine Tagesmutter besorgt, eine Frau Reimann. Das ist ein Patent am Telefon. Geht ja nicht, wenn ich jetzt wieder länger weg bin. Ja, aber das können wir uns doch gar nicht leisten. Das geht doch nicht. Warum meinst du denn, dass ich den ganzen Mist in München mache? Na klar, können wir uns das leisten. Wir leisten uns das einfach und passt da. Ich weiß ja hier, dass du hier an der Front bist. Denk ja nicht, dass du es nicht weißt. Ja, ich wollte dich ja auch schon darum bitten, aber ich habe mir gedacht, eine Tagesmutter, das geht gar nicht. Außerdem, wir haben uns doch damals... Na, wir haben doch vereinbart, dass du die ersten Jahre weiterarbeitest und ich hier. Aber ich glaube, viel länger hätte ich das nicht ausgehalten. Boah, eine Tagesmutter. Oh, Mensch, Hack. Bitte, jetzt nicht den Hack finden, ja? Bitte. Aber das ist meine Lieblingsplatte mit dir. Und auf dem Foto siehst du so süß aus. Ich gehe mit der Kleinen, das geht. Was ist denn plötzlich? Habe ich was Falsches gesagt? Jetzt, ich wollte dich doch nicht... Martin! Nee, ist schon okay. Bin nur plötzlich so müde. Lass mich mal ein bisschen mit der Kleinen spielen. War eine anstrengende Woche. Die Produktion, die Fahrerei. Ich vermisse euch immer so. Ja, bitte? Frau Specht? Ja. Guten Tag. Kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich doch einfach, wo Platz ist. Dankeschön. Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten? Ein Wasser? Wasser gerne. Ist das jetzt schon ein Test? Das mit dem Wasser? Und haben Sie gute hergefunden? Ist ja doch alles ziemlich verwinkelt zurzeit, ne? Sie setzen uns ja einfach ein neues Stockwerk oben drauf und dann findet man hier überhaupt nichts mehr. Möglichkeit 1. Ich lege die Beine übereinander und signalisiere Lässigkeit. Möglichkeit 2. Ich beuge mich vor, um Überlegenheit und Nähe zu signalisieren, was auch als Annäherungsversuch oder Indiskretion oder schlechtes Benehmen wahrgenommen werden könnte. Ich hätte nicht das gepunktete Kleid anziehen sollen. Achtung! Man sieht beim Sitzen meine Knie. Frage. Hat er das heute jedem, der sich beworben hat, erzählt? Na schön. Jetzt würde ich Sie einmal um etwas bitten. Und zwar würde mich interessieren, wie sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre der Firma hier? Also, was wir an Kinderfilmen produziert haben, zum Beispiel. Das ist jetzt der Test. Jetzt beginnt es. Die Entwicklung. Mhm. Also, wie Sie die Veränderungen hier einstufen. Ob das in Ihren Augen fruchtende Veränderungen waren. Und die Frage, die sich daran anschließen würde, wäre, ob Sie die Zukunft der Firma hier eher im Fiction- oder Non-Fiction-Bereich sehen. Interessiert mich jetzt einfach. Ist jetzt kein Test oder sowas in der Art, ne? Er sagt, es ist kein Test, weil es ein Test ist. Möglichkeit 1a, er will, dass ich ehrlich bin. Er wird meine Ehrlichkeit honorieren. Das schließt Kritik mit ein. Um ganz ehrlich zu sein, ich fand das, was die vergangenen Jahre hier passiert ist, katastrophal. Er ist begeistert. Mhm. Weiter? Denkt sich, endlich mal jemand, der die Wahrheit sagt. Schon 3 Minuten später. Ja. Gut, vielen Dank. Ich denke, das war ziemlich klar. Also hat mich auch vollkommen überzeugt. Also auch, ja, auch beeindruckt, muss ich sagen. Also wie Sie das jetzt so frisch vom... In Zukunft jede Woche ähnliche offene Gespräche mit der gesamten Abteilung. Bald neue Projekte, die deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Preise, er und ich auf einer Bühne bei der Vergabe. Auch eine Beziehung wäre möglich. Auf dem Foto sah er nicht so attraktiv aus. Wir ziehen zusammen, ich kriege ein Kind. Wenn das Kind Durchfall hat, bleibt auch er mal zu Hause und kümmert sich. Ich rutsche auf seine Position, wir kaufen uns ein Haus. Parsing ist besser als Neufahren. Möglichkeit 1b. Katastrophal? Das ist ja wohl ein bisschen zu starkes Wort. Schnelle Verabschiedung. Schon am nächsten Tag eine E-Mail. Sehr geehrte Frau Specht, leider muss ich Ihnen mitteilen... Möglichkeit 2. Er will, dass ich ihm Honig ums Maul schmiere. Ich soll seine innere Stimme übertönen, die wahrscheinlich Zweifel anmeldet. Wer keine Zweifel hat, fragt so etwas nicht. Er will eine charmante Angestellte, die eine angenehme Atmosphäre herstellt. Ich glaube, das waren genau die richtigen Entwicklungen. Und die Zahlen sprechen ja auch eine klare Sprache. Die sind gestiegen. Ja, auf jeden Fall. Sichtliche Stimmungssteigerung. Weiter wie Möglichkeit 1b. Zunehmend Spannungen, weil ich das Klima der Unaufrichtigkeit nicht ertrage. Ich verlasse die Firma nach einem Jahr, weil ich mich nicht auf Dauer verstellen kann. Möglichkeit 2b. Ich kann es doch. Ich werde einfach so. Ich könnte das. Weiter wie Möglichkeit 1b. Also, ganz einfach mal ehrlich sagen, wie Sie die Entwicklung der letzten 3-4 Jahre hier einstufen? Also, ich denke... Hallo, Herr Umbach. Jetzt mal so zum Warmwerden. Man sagt ja, dass in Deutschland die Synchronisation die Rache ist für den verlorenen Krieg. Was sagen Sie dazu? Soll ich darauf jetzt echt antworten? Okay. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen in Ihre Jugend. Sie waren ja so etwas wie ein Kinderstar, kann man das sagen? Ach, Kinderstar, weiß nicht. In Jonas, der Kinderdetektiv zum Beispiel? Ja, klar, das gab's. Klar, ja, stimmt schon. Ich war unglücklich zu Hause. Unglücklich. Und dann hat sich so ergeben, dass ein Bekannter von meiner Mutter, ein gewisser Onkel Tobias. Onkel Tobias? Ja, genau, der war so eine gewisse Prominenz für Kinder beim Rias und bei Europa, diese Firma, die LPs. Ja, das kenne ich. Gemacht. Und naja, jedenfalls dieser Onkel Tobias, der hatte eine allwöchentliche Sendung und meine Eltern haben gemeint, irgendwie, das wäre vielleicht was für mich. Und aber ich glaube, ehrlich gesagt, plus, die wollten eigentlich plus, dass ich irgendwie von zu Hause weg bin oder so. Na, jedenfalls, also der fand mich irgendwie wohl gut und dann hat er mich eben genommen für diese Krimiserie für Kinder. Aha, also für Jonas und Jochen. Ganz genau. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Berufsangst bei Ihnen, so wie man sagt bei Opernsängern mit Erkältung? Ja klar, hat man irgendwie Angst, wenn man Halsentzündung oder so, aber so richtig Angst in dem Sinne? Nö, eigentlich nicht. Obwohl, das erzähle ich jetzt einfach mal. Also ich muss jetzt demnächst zum ersten Mal ein Casting machen. Weil die in Hollywood, ne, die bilden sich jetzt plötzlich ein, dass sie von dort drüben aus bestimmen wollen, wer ihre Leute da hier jetzt in Deutschland synchronisiert. Ne? Und es geht, also die, weil das ist irre, weil die können natürlich gar kein Deutsch. Es geht nur nach der Stimmfarbe oder so. Aha. Und für was für einen Schauspieler war das Casting? Crowe. Also kann es sein, dass Russell Crowe plötzlich demnächst ganz anders spricht? Kann sein, ja, dass ich der nicht mehr bin, genau. Wollen wir mal kurz Pause machen? Das ist ja furchtbar, diese Bohrerei. Das, ja, natürlich, klar. Okay. Ja, ich, also ich weiß auch nicht, wie lange wir noch am Arbeiten sind. Nee, klar. Sie schickt mir das dann zu, ne? Den Mitschnitt? Ach so, ja, natürlich. Okay. Ja. Wohnen Sie hier in München? Ja. In Neuhausen. Ach, Neuhausen, schön. Familie? Nee, noch nicht. Oder, naja, also mal sehen. Ja, mal sehen, genau. Ja. Hat auch vielleicht noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, klar. Und Sie? Was? Also, haben Sie Familie? Wir wohnen hier in München. Und meine Frau, das ist auch eine Synchronsprecherin. Ach so. Die hat früher die Uhura im Raumschiff Enterprise gesprochen. Ach, oh, das ist ja lustig. Ja. Das hat natürlich totale Vorteile, auch wenn die Frau vom Fach ist. Ne? Aber dieses ganze Zeug, das wollen wir bitte nicht, also will ich nicht haben, dass es in dem Feature drin ist, ja? Nee, klar. Nee? Klar. Abgemacht? Ja. Machen Sie sowas öfters für Feature? Ja. Nee, also... Ja, eigentlich versuche ich gerade eine Anstellung zu bekommen bei einer Filmproduktionsfirma. Also im Non-Fiction-Bereich. Okay. Ja, ich will endlich mal was Handfestes haben. Also es gibt ja Leute, die hängen immer so rum und improvisieren. Aber irgendwann mal will man doch auch ja was, woran man sich festhalten kann. So eine Sicherheit. Und muss man mal der Wahrheit ins Auge sehen und sich fragen, was will ich eigentlich? Und naja, das versuche ich jetzt gerade so irgendwie. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Naja. Umba? Ja, hallo, Ilon. Ja, nee, entschuldige. Ja, nee, ist klar, aber der Heinrich, ich bin einfach... Der hat mich einfach länger da behalten. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Du, warte mal ganz kurz. Ich muss mal an die andere Leitung, ja? Ich bin gleich wieder da. Bleib dran, ja? Okay? Pavel Tschechow? Ich meine, hier Martin Umbach. Hallo, Nina. Hallo, Süße. Ja. Du, nee, entschuldige mal. Es passt gerade nicht. Nee, weil ich habe gerade jemand auf der anderen Leitung von der Produktion, weißt du? Ich rufe dich aber gleich zurück. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Also, tschüss. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rechts halten. Jetzt bitte links. So, Ilona, da bin ich wieder. Also was? Nein, das haben wir haben das genau so besprochen. Also, was kannst du mir doch jetzt nicht erzählen? Ich bin doch nicht bescheuert. Umbach, du musst da endlich einen Tisch machen, Umbach. Tu da endlich was. Aber hier kann man eigentlich alles vorspulen. Die ganzen nächsten 90 Minuten, na sagen wir 60, die nächste Stunde. Wenn ich nach Hause komme, erstmal Fortsetzung. Wir arbeiten uns ab an dem Nichts von Problem. Ich rege mich auf, sie regt sich auf. Sie spielt die Empörte, ich spiele den doppelt Empörten. Bis dann einer von uns den Zerknirschen gibt. Und alles ebbt so ab. Letzte Einstellung, Cut. Und dann ist alles wieder so wie vorher. Und damit es nicht ganz so unangenehm ist, weil uns beiden der Streit über nichts peinlich ist, machen wir dann auf Raumschiff Enterprise, als wir uns kennenlernten und wir auch nach der Synchronisation in den Rollen blieben, weil wir uns da so prima fanden. Fenerich Sheckhoff, sind Sie nachher noch in Ihrer Kabine zu treffen? Ja, ich glaube schon, sehr gerne. Obwohl, ich glaube, heute habe ich noch Schicht auf Brücke. Oh, nein! Ah, mir fällt ein, ich habe auch Schicht. Also sehen wir uns dann. Wie schön. Sehr gut. Ich warte dann und Warte mal. Dich beschäftigt das mit dem Synchron. Ob Crow, ja, nein. Ja, nee, das geht mir. Ich hab schon wieder so scheiß Zahnschmerzen gewonnen. Doch, dann denke ich immer, wenn mir die da vorne auch noch weggehen, ja, so wie bei dem Werner, ne, dann. Nee, du, seitdem ich dich kenne, hast du Zahnschmerzen. Das kann ich jetzt wirklich nicht mehr ernst nehmen. Du hast, glaube ich, wieder vor irgendwas Angst. Hm. Ja, seit du diesen komischen Film mit dem Krebskranken gedreht hast, bist du durcheinander. Das kann schon sein. Ja, doch, es kann sein. Doch, echt, doch. Hat dich der wieder fürchterlich... Der Gedanke, dass ich in diesem Moment auch in Berlin sitzen könnte, bei Nina und der Kleinen. Ich sehe es an ihrem Kinderbett und sehe, wie du mich anlächelst. In diesem Haus hier würden andere Leute wohnen. Ich wäre von Ilona geschieden, schon seit Jahren. Seit ich Nina kennengelernt habe, spätestens seit Verena da ist. Wäre auch klar gekommen, Ilona. Die schafft das. Ist doch so eine Löwin. Viel stärker als ich. Paul auch. Kommt ganz nach seiner Mutter, der Tolle. Wie toll der das alles geschafft hat. Umzug, Abitur. Was ich für eine tolle Frau und einen tollen Sohn habe. Was ich für eine tolle Frau, was ich für eine tolle Frau und was ich für eine tolle Frau und eine tolle Frau. Überlegung zur Figur Umbach fehlt noch Tiefe. Es darf nicht so ein reiner Unsympath sein, so eine gewisse Tragik irgendwie, dass der nicht anders konnte. Möglichkeit A, Kindheitstrauma. Möglichkeit B. Treffen mit Konkurrenten, die alle dieselbe Figur sprechen. 5 Russell Crowes oder Clooneys oder so. Nee. Besser eine Heimsuchung. Ein Albtraum. In Farbe. Scheiße, schon 10:30. Wenn ich jetzt nicht bald schlafe, kann ich die Aufnahme morgen vergessen. Stimme im Arsch. Schäfchen zählen. Habe ich früher auch immer gemacht als Kind. Nee, Moment mal, das habe ich nie gemacht. Das hat der Javier Bardem gemacht in den Filmen. Wie ist das denn? Und dann habe ich es auch mal probiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onkel Tobias vorstellen. Hat auch mal geklappt. Schon so lange tot. Mensch, wenn es so einen noch geben würde. Eine, der mir jetzt klipp und klar sagen würde, was ich tun soll. Wenn ich es Nina sage. Ilona. Als Kind, als kleiner Junge, wurde der kleine Martin immer von seinen Eltern gescholten, wenn er bei den Mahlzeiten zeigte, was für ein guter Imitator er war. Onkel Tobias. Wie ausgezeichnet der Knabe damals die Kunst der stimmlichen Nachahmung beherrschte. Auch wenn ihn der Vater immerzu korrigierte. Das heißt 5 und nicht 5. Und Kontinuität, nicht Kontinuität. Zu dumm zum Hinhören bist du. Außerdem ist jetzt Schluss mit den Flausen. Und wenn er bei der zigsten Ermahnung nicht wieder der kleine Martin sein wollte und statt gute Noten nach Hause zu bringen, seine Lehrer, seine Freunde oder am Ende gar seine Eltern imitierte, wurde es seinem Vater nicht selten zu bunt. Jetzt habe ich aber genug! Raus! Raus mit dir, du Lausebengel! Zu nichts bist du Nutze! Raus! Raus, hieß es dann. Und ab in den Kohlenkeller. Da saß dann der kleine Martin. Da saß ich dann. Im Dunkeln. Nur die winzige leuchtende 8 des Schlüssellochs in der Ferne über mir. Wie ein Stern. Musst keine Angst haben, Martin. Wird alles gut. Bis bald weg von zu Hause. Onkel Tobias wird dich holen kommen. Die Eltern werden nur zu froh sein, dass du weg bist. Wirst der große Klaus, der starke Wanderer. Immer diese Angst damals. Was wird aus mir? So werden wie mein Vater, der gar nicht mein richtiger Vater war. Mit seinen Affären, über die Mutter einfach so wegsah. Weswegen ich sie hasste. Weswegen ich ihn hasste. Niemals. Martin musste da raus. Aber das ist der Kohlenkeller. Kein neues Leben. Also bist du von zu Hause abgehauen. Mit 9 zum ersten Mal. Wieder und immer wieder. Und immer zurück. In der grünen Minna. Raus in den Kohlenkeller. Diese Angst. Was kann ich denn schon? Alle kriegen es auf die Reihe. Schule, Studium, Karriere, Heirat, Kinder. Aber ich nicht. Ich kann das doch nicht. Ich bin doch nichts. Du doch nicht. Nee. Ich schaff das nicht. Ich werde immer hier bleiben. Im Kohlenkeller! Wenn Onkel Tobias nicht gewesen wäre, der mal vollkommen überraschend... Du wusstest gar nicht, dass es mich... ...vollkommen überraschend vorbeikam. Der Bruder von Mutter war das. Aber stimmt das denn? Moment, oder war das nur einer ihrer... Hatte sie auch? Aber natürlich. Die hatte was mit... Sah den Jungen und hatte Mitleid. Vielleicht hatte der Mitleid. Und hab ihn zu mir auf den Sender genommen und den kleinen Lord sprechen lassen. Vielleicht bin ich in diese ganze Schauspielerei nur reingekommen, weil einer Mitleid mit mir hatte. Davon weißt du aber noch nichts. Bist 10 Jahre alt und sitzt im Kohlenkeller und machst eine Entdeckung. Das Sprechen, das vor sich hinreden war das beste Mittel gegen die Angst. Damit du nicht so alleine wärst, da unten im Kohlenkeller, erschufst du dir deine eigene kleine Welt. Aussprache. Das hast du aber wirklich gut gemacht, Martin. Wollen wir heute in den Zirkus gehen? Weil du so ein braver Bub bist? Ja, gerne, Vati. Danke, Mutti, da freue ich mich und aber. Und nachher, Martin, gibt's noch Schokoladeneis. Hurra! Weißt du noch? Ja. In diese Welt konntest nur du. Und keiner konnte dir folgen. Nur du hattest den Schlüssel. Wer nicht eingeladen war, musste draußen bleiben. Vor deiner Welt. Nein, bitte, Liebes, bleib bei mir. Nee, warte mal, mach ich noch mal. Verzeihung, Captain. Erlaube mir das war nicht synchron. Das war nicht synchron, Captain. Pavel Tschekov? Ja, ich weiß. Naja, das Problem ist, dass mir das irgendwie so nahe geht, weil ich doch diese Angst, weißt du, Pavel, dass im nächsten Moment alles vorbei sein kann. Dass Nina was von Ilona Spitz kriegt oder umgekehrt und dann sind beide weg. Und ich kann doch nicht ohne die kleine Verena. Und Paulchen, mein Paul. Was denken die denn über mich? Ich liebe dich doch. Ich würde doch für dich sterben. Und das weißt du, oder? Das weißt du doch, oder? Das ist ein sehr menschliches Verhaltensmuster, Sir. Diese Unentschlossenheit. So ein Vertrauen ist auf der Brücke vollkommen inakzeptabel. Wenn ich das in aller Bescheidenheit anmerken darf. Außerdem, Tschekov, wer war denn der Tschekov in Star Trek 4, im Kino? Na, du jedenfalls nicht. Den hab ich gekriegt. Das war ich, nicht der Umbach. Drei Teufelsnamen, Umbach. Hast du gedacht, ich wäre tot und meine Rolle wäre gestorben? Du dümmlicher Sterblicher, meine Rolle ist unsterblich. Ich bin deine einzige Rolle. Alle 2 Jahre Captain Hector Barbossa zu sprechen. Einzig rechtmäßiger Captain, der Black Pearl. Was war denn der Captain Barbossa aus Fluch der Karibik? Ein Umbach. Ilona? Ilona? Bin wieder da. Hallo Martin, setz dich zu mir. Ich habe noch eine Woche zu leben. Lass uns mal über das Radio reden. Aber wo ist denn Ilona? Umbach. Endlich bist du wieder da. Schlüpf bitte in mein Kostüm, damit man dich nicht mehr sieht. Du musst verschwinden. Umbach muss weg, damit Phantasien errettet werden kann. Ilona, wo bist du denn? Paul! Umbach! Hey, bleib da! Umbach! Bleib da! Wo bist du denn? Wo willst du denn hin? Bloß raus! Martin, aber wo willst du denn hin? Wohin fliehst du denn, Martin? Ilona, Nina, wo seid ihr denn? Aber Martin, wer soll dir denn schon helfen? Dich gibt's doch gar nicht. Dich gibt's gar nicht. Was willst du denn mit der Säge? Und Tobias? Zitat aus dem Gerichtsurteil des Kammergerichts Berlin. Im Fall Markus Off, alias Stimme von Johnny Depp, gegen Walt Disney in Sachen Gewinnbeteiligung bei Fluch der Karibik. Zur originären schauspielerischen Leistung des Johnny Depp konnte Markus Off keinen eigenen Beitrag mehr leisten. da die Filme bei ihrer Synchronisation bereits fertiggestellt sind. Kein eigener Beitrag. Klage abgewiesen. Du bist ein Gespenst, Martin. Die Leute kennen doch nur deine Stimme. Aber alles andere ist dem doch Schnurz, Martin. Vollkommen Schnurz. Einmal Säge an und du bist weg. Bin gar nicht da. Und wenn man Erkältung oder die Dritten, dann ist es aus. Dann ist nichts mehr von dir übrig. Oh Gott, das kann ja wohl nicht. Oh Gott, das kann ja wohl nicht. Aber das ist ja gar nicht mehr meine Stimme. Das bin ja gar nicht mehr ich. Ja, scheinbar. Dich hört sowieso niemand mehr. Kannst jetzt in deinem Kopfkohlenkeller sitzen und versauern, du. Russell Crowe, George Clooney, Jeffrey Rush, Javier Bardem, du. Bin jetzt alles ich. Ich übernehme deine ganze Kartei! George Clooney! Jeffrey Rush! Lass mich! Hey, sorry für die Verspätung. Möglichkeit 1. Ich könnte Hallo sagen und lächeln und macht nichts sagen. Julia würde sich auch in Zukunft verspäten. Irgendwann denkt sie sich, mit der Nicole kann man es ja machen. Irgendwann immer weniger Anrufe. Nicole? Möglichkeit 2a. Ich sage Hallo, ganz nett und freundlich und gleich darauf, dass ich das unfair finde, dass sie sich immer verspätet. Sie reißt sich daraufhin zusammen, schätzt meine Ehrlichkeit und wir haben wieder mehr Kontakt. Sagst du was? Möglichkeit 2b. Sie findet es übertrieben, wie ich reagiere und bricht einen Streit vom Zaun, mit dem ich in meinem jetzigen Zustand kaum fertig werde. Nicole? Es stellt sich heraus, dass unsere gesamte Freundschaft seit der Schule auf Unaufrichtigkeiten aufgebaut war. Alles okay bei dir? Was ist mit deinem Bewerbungsgespräch? Probe. Ilona, kommst du mal kurz, setzt du dich mal zu mir kurz? Ich muss dir mal... Oh. Nina, ich... komm mal bitte, setz dich mal hier, komm mal her. Komm mal ganz, ganz dicht zu mir. Ich muss dir was sagen, das liegt mir schon... Oh. Also ich sag's jetzt, ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe um es kurz zu machen, und ich habe mit ihr auch eine Tochter. Aber Ilona, das bedeutet überhaupt nichts. Das bedeutet für uns, was ist denn das für ein Blödsinn? Das bedeutet überhaupt nichts. Wer soll denn das glauben? Also, es ist folgendermaßen, ich habe einen Sohn, der hat gerade Abitur gemacht mit einer anderen Frau, Ilona heißt die, die Frau, mit der ich seit 25 Jahren verheiratet bin, Gott, oh Gott, oh Gott, und mit der ich in einem Haus wohne. Und das muss jetzt für dich ganz furchtbar sein, ich weiß das. Und bist sicher total sauer und du hast auch jedes Recht dazu. Und klar. Oh nee. Ilona, ich, das, was ich jetzt gleich sage, das wird dir furchtbar wehtun. Und es ist alles ganz grässlich und du kannst es sicherlich, und ich hasse mich dafür, ich meine, das nützt dir nichts, aber ich hasse mich dafür und ich hoffe total, dass du mir irgendwann mal vergeben kannst, dass du, Paul und du, dass ihr mir vergeben könnt, aber oh Gott, ist das lächerlich. Nicole verbringt eine Nacht mit Umbach. Er fragt sie, wie sie als Nina bzw. Ilona reagieren würde. Umbach sagt es Nina, sie trennt sich von ihm und Umbach begeht Selbstmord. Auch nicht. Umbach darf Crow behalten und er trifft den realen Crow und redet mit ihm über seine Eheprobleme und Crow sagt, dass er dasselbe Problem vor Jahren auch hatte. Und dann geht's irgendwie so, spiegelt sich so rum irgendwie. Naja, dann muss irgendwie die Ilona auch noch reinkommen. Und die Nina. Ilona, ich muss dir was sagen. Das bedrückt mich schon die ganze Zeit total. Und, Martin, was ist denn los? Du bist ja ganz käsig im Gesicht. Hi, Papa. Martin, Paul, radel mal zur Apotheke. Hol ein paar Kreislauftropfen, deinem Vater geht's ganz schlecht. Martin. Nee, es ist schon alles okay. Ich kann doch nicht. Martin, Paul, bitte beeil dich. Martin, hey. Ach, du bist völlig überarbeitet, glaube ich. Weißt du, ich rufe den Heinrich an. Ich sag einfach, dass du nicht kannst. Wie viel Sorgen sie sich immer um mich macht, die alte Kämpferin. Warum soll ich denn weggehen? Hätte sie die Scheidung damals akzeptiert, vor 10 Jahren? Was hätte sie gesagt, wenn es ihr damals schon... Hast du die Tropfen? Die hätte sich bestimmt einen anderen geholt. Die findet ja, immer aber einen. Hol dich. Aber jetzt... Ist ja auch schon über 60. Das ist vorbei. Kann nicht mehr neu anfangen. Ist zu spät. Mensch, aber ja, das ist ja Silberhochzeit. Richtig, im November. Was schenke ich denn da? Schenkt man sich da überhaupt was? Wir könnten ja wegfahren. Mallorca oder so, wo es warm ist. Sizilien. So wie damals. Auf unserer Hochzeitsreise. Ja, hallo, Frau Späth? Ja. Umbach hier. Ach, Herr Umbach, oh, das ist eine Überraschung. Störe ich Sie? Das ist ja schon nach 10. Nein, natürlich nicht. Also wegen dem Mitschnitt, wir produzieren... Nein. Um das Feature geht es überhaupt gar nicht, Frau Späth. Da habe ich totales Vertrauen in Sie. Nee, es ist nur so, ich habe gedacht... Also ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Ich hab ein Problem. Ja. Und das hat mit meiner Tochter zu tun. Ich habe ja eine Tochter und das ist jetzt sehr privat, ich weiß, aber... Also meine Tochter, die ist ungefähr so alt wie Sie. Nina heißt die. Und die ist da jetzt in eine wirklich unglaublich blöde, schwierige Situation reingekommen. Die hat eine Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann. Und der hat schon eine andere Familie irgendwo anders. Aber fallen Sie mich jetzt aber ganz schön. Ich weiß, das tut mir auch total leid, aber ich wollte auch nicht. Es ist nur, wir sind meine Frau und ich. Wir wissen jetzt im Moment überhaupt nicht mehr, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Wir kennen auch praktisch keine Leute in diesem Alter, in Ihrem Alter, ne? Und was tut man denn da? Was sollten wir jetzt mit unserer Tochter tun? Was geht jetzt in ihr vor, wenn ihr da sowas passiert? Ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Ich denke mal, dass es ihr ziemlich schlecht gehen wird, oder? Ja, klar. Sie hat ja auch noch ein Kind von ihm, von diesem Mann. Ich meine, Sie, was muss das für ein Arschloch, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, aber was muss das für ein Arschloch sein, der unserer Tochter sowas antut? Naja, ich denke, es ist jetzt wichtig, dass sich Ihre Tochter klar wird, was sie will. Mhm. Also, ob sie ihn wirklich liebt, diesen Mann mit der Familie. Ich meine, ja, sie hat ein Kind von ihm und was der Mann will, ob er sie liebt. Ja, also, das ist wirklich schwierig, naja. Also, mit 35 ist man ja auch schon ziemlich... Was? Quatsch, das finde ich überhaupt nicht. Mit 35? Was soll ich denn da jetzt sagen? Naja, also ich meine, mir geht's zumindest... Mit Ihren Möglichkeiten? Sie finden doch immer was. Wie lief denn Ihr Gespräch, Ihr Vorstellungsgespräch? Ja, man würde mich wohl lieben. Das ist doch wunderbar. Ja, also ich weiß nicht. Was, fühlen Sie sich jetzt beengt oder eingesperrt? Ja. Na, das kenne ich. Das kenne ich natürlich. Und wieso? Aber Sie meinten doch, dass Ihnen diese Sicherheit so wichtig ist, dass man die Wahrheit kennt, die Sicherheit kennt. Ja, also ich glaube, Ihre Tochter sollte jetzt nicht die Heldin spielen. Also ich meine, das soll jetzt nicht wie aus Erwerbung klingen. Ich wollte auch eigentlich wirklich überhaupt nicht stören. Ich habe keine Ahnung, warum ich ausgerechnet bei Ihnen jetzt anrufe mit so einem privaten Quatsch. Aber nein, ist schon gut. Ich muss ja eh mal eine Pause machen. Okay. Und Sie schicken mir Ihr Feature, wenn es fertig ist, ja? Umbach, stell dir was anderes vor. Komm schon, Umbach. Denk an was Schönes. Mach eine Liste. Nummer 1. Was ist die Nummer 1? Erinnerungsnummer 1. Wie Paul zum ersten Mal gesprochen hat. Wie ich gehört habe, wie er zu sprechen anfängt. Seine hohe Stimme. Papa. Und ich dachte immer, dass er vielleicht so eine ähnliche Stimme haben wird wie ich oder Ilona. Und wie ich immer Angst gehabt habe, dass was sein könnte mit seiner Stimme, weil er so geknödelt hat als Kind. Nummer 2. Wie ich Nina kennengelernt habe. Jeden Monat zur Steuerberaterin damals. Wegen was eigentlich? Und sie die Assistentin. Wie wir das erste Mal in der Teeküche gesprochen haben. Wie sie mich angeschaut hat, dann auf den Boden. Und dann wieder aufgeschaut und mir direkt in die Augen. Ihre Stimme. als sie mir diese Mail geschrieben hat und ich es nicht glauben konnte, dass sie mich ausgerechnet, mich nein, treffen möchte. Nein, das kann ja nicht deine Nummer zwei sein, Umbach. Was ist denn, wie du Ilona damals im Studio zum ersten Mal gesehen hast? War das Liebe auf den ersten Blick? Nein, war es nicht, oder? Umbach! Wie wir uns dann beide durch Take um Take gelotst haben. Zum Glück gab es damals ja noch gar nichts. Irgendwann eine Kussszene. Alles damals. Ja, klar. Und sie so... Komm, das machen wir jetzt in echt. Das hört man doch, wenn das nicht echt ist. Wie wir die Wohnung in Berlin eingerichtet haben. Und Nina hat das alles selbst gestrichen. So patent. Sie in diesem Plastikanzug. Ilona und ich auf Mallorca. Diese kleine Bucht dort. Paul, der kleine Paul mit der großen Schultüte. Paul? Wir gehen ins Kino, ich und Ilona. Und nach der Vorstellung sagt da so ein Typ, das ja, haben Sie aber toll gemacht, Herr Umbach. Toll gesprochen. Toll gesprochen. Der kannte meinen Namen. Mach mal toll den gesprochen. Kenneth Branagh. Komm, Umbach, den Branagh. Hast du doch in Wallander gesprochen. Den Branagh? In Wallander. Ja, Moment. Weiß nicht, ob ich heute Abend nach Hause komme, Linda Schatz. Hab da noch so einen Fall. Und jetzt den Extremsportler auf dem K2. Was? Na komm schon. Oder hast du sowas nicht in deinem Repertoire? Doch, natürlich, klar. Extremsportler. Hm? Okay, also. Oh, was für ein atemberaubender Ausblick hier oben. Oh Mann, dafür haben sich wirklich all die Strapazen gelohnt, nicht wahr, Onkel Tobi? Und jetzt den lebenslänglich Gefangenen in der Zelle. Naja, wahrscheinlich ganz nah, so, vielleicht so, pass auf. Seit wie vielen Jahren sitze ich nun schon hier? Tag ein, Tag aus, um 6 aufstehen, Basketball mit den anderen, Unterricht, Mittagessen. Und abends wieder die Zelle. Da die Britsche, da der kleine Fernseher, hier der klapprige Tisch, das Klo direkt daneben. Tag ein, Tag aus. Und jetzt Martin Umbach! Was? Und jetzt Martin Umbach! Ach so, hallo? Ilona? Hallo, Paul? Wie geht es euch? Martin Umbach! Hallo, Heinrich, na? Bist du so gut und spielst du? Ich geh gleich nochmal vor. Das ist nicht Martin Umbach! Ja. Martin Umbach! Ich bin doch Martin Umbach. Also machen wir Titelvorschläge. Abolie. Dieser Gedanke, in diesem Moment auch ganz woanders sein zu können. Oder ich nenne es eben ganz einfach Umbach. Martin Umbach. Oder eigentlich das Beste wäre eigentlich Umbach muss weg. So schön knackig. Neue Idee für einen weiteren Verlauf. Umbach bricht aus. Lässt seine Familien in München und Berlin hinter sich und flieht nach Peru und wird da Maisbauer. Und da macht er eine Tour zum Machu Picchu und hat so eine Erleuchtung und hält sich für die Wiedergeburt von so einem Indio. Nicht wirklich. Die Beichte. Umbach sagt Nina und Ilona die Wahrheit und zu seiner Überraschung wussten beide schon lange voneinander und standen in regen Kontakt. Aus Rücksicht auf ihn und seinen angegriffenen Zustand wollten sie ihn einfach damit nicht belasten und Nina zieht in das Haus nach München. Die Beichte. Umbach lädt Nina zu einem Treffen in sein Haus in München. Die Frauen starren ihn an, die endlosen Sekunden der Stille. Geh schon. Hallo. Martin, sagst du mir jetzt endlich, was hier los ist? Ich dachte, du hast eine Wohnung in München und kein Haus. Und wer ist diese Ilona Umbach da auf dem Klingelschild? Warum kenne ich die nicht? Ja, das erkläre ich dir jetzt. Also, sie kommt doch erstmal rein und leg ab. Hallo. Ah, guten Tag. Martin, hättest doch sagen können, dass noch eine Kollegin kommt. Dann hätte ich was vorbereitet. Guten Tag, Nina Weidmacher. Hat mir Martin gar nicht gesagt, dass du eine Schwester hast. Schwester? Nein, wir sind verheiratet. Wie bitte? Was? Jetzt setzt euch doch erstmal einfach hin, ja? Martin? Martin? Thank you. Die Entstehung des Hörspiels Umbach muss weg von Thomas von Steinecker. Servus, Willi. Ja, servus, Frau Regisseurin. Na? Na, dann gehen wir es heute an. Ja, freilich. Grüß dich. Und, hast du das gelesen? Ja, selbstverständlich. Bis nach Australien habe ich es mir schicken lassen. Echt? Du musst doch wissen, was nach meinem Urlaub so auf mich zukommt. Und, was meinst du? Naja, was ich nicht verstanden habe, ist, wofür du Schauspieler brauchst, wenn es eigentlich ein Feature sein soll. Naja, schauen wir mal. Ich hab das so lange rumgetan an dem Feature, Willi, das glaubst du gar nicht. Ja. Ja, und dann kam noch die Absage, da, ich hab mich da bei so einer Filmfirma beworben. Was? Abgesagt haben's da? Ja. Was fällt denn denen ein? Ja, aber das war am Ende ganz gut, weil danach ist mir plötzlich eingefallen, wie ich das schreiben muss. Ja, ich habe immer irgendwo reingewollt in einen Betrieb, um so eine Sicherheit zu haben. Mhm. Und dass ich weiß, in 10, 20 Jahren machst du das, in 30 machst du das. Aber irgendwie nach der Absage, ich weiß auch nicht. Da habe ich plötzlich gemerkt, ja, wie wichtig mir das ist, dass ich frei bin. Dass ich nicht weiß, was passiert. Das bin halt ich. Das sagst du jetzt einem Tontechniker, der bald sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiert und in Rente geht. Dann schauen wir halt einmal. Ja, dann schauen wir mal. Also jetzt einmal der Herr Kronthaler, der den Herrn Umbach spricht. Der ist schon da. Oh, der ist schon da? Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Guten Morgen, Herr Kronthaler. Guten Morgen. Ja, ich komme gleich zu Ihnen rüber. Können Sie bitte erstmal was sprechen, damit wir Sie einpegeln können? Aber danke. Gerne. Danke. Soll ich da einen Kaffee holen? Ah, gern. Mit Milch ohne Zucker, bitte. Das auch noch. Ja, freilich. Umbach, Martin Umbach. Nicole Specht, Katrin von Steinburg. Ilona Grandke, Ilona Grandke. Nina, Laura Mehr. Thomas von Steinecker, Thomas von Steinecker. Sowie Philipp Götz, Wilfried Hauer, Beate Himmelstoß, Oliver Mallison, Wilhelm Manske, Hemmer Sophia Michel, Heinz Peter, Tommy Pieper, Jay Rutledge, Silvi Sperlich und Andrea Wenzel. Komposition Philipp Stegers. Ton und Technik Winfried Messmer, Regine Elbers. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Bernadette Sonnenbichler, Thomas von Steinecker. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos.